Kundgabe 5328. Empfangen durch Bertha Dudde am 3.3.1952. Gottes Wort gibt Kenntnis von seinem Willen. Nur mein Wille braucht beachtet und befolgt zu werden, um euch mein Wohlgefallen erringen zu können. Und mein Wille ist gar leicht zu erfüllen, denn er ruft euch nur zur Liebe auf. Er verlangt von euch etwas, was nicht widernatürlich ist, da ihr selbst ja aus der Liebe hervorgegangen seid. So, wie ich euch einst geschaffen habe, so sollet ihr wieder werden, und dies bedinget Liebe. Ihr könnet mir also nur dann wohlgefallen, wenn ihr euch so formet, wie ihr waret von Anbeginn. Und darum müsstet ihr meine Gebote der Liebe erfüllen, die meinen Willen in sich schließen. Und ich leite darum euch Menschen mein Wort zu, auf das ihr Kenntnis nehmet von meinem Willen. Und mein Wort wird euch stets zu einem Lebenswandel auffordern, der die Liebe bezeuget. Mein Wort wird euch im Einzelnen vorschreiben, was ihr tun und was ihr lassen sollet, um vollkommen zu werden. Ihr könnet darum nicht ohne mein Wort sein auf Erden, denn es bringt euch erst Kenntnis von mir und meinem Willen. Es weiset euch hin auf euren Urzustand und auf eure Erdenlebensaufgabe. Mein Wort regt euch an, Verbindung zu suchen mit seinem Geber. Und so ihr diese Verbindung eingegangen seid, ist auch euer Wille bereit, sich dem meinen zu unterstellen. Das rechte Wollen, um mein Wohlgefallen zu erringen, das ist es, wozu ihr euch durchringen müsstet, um eure Erdenlebensaufgabe zu erfüllen. Ihr müsstet euch meinen Willen als Richtschnur nehmen, dann werdet ihr euer Ziel erreichen. Wer Kenntnis nimmt von meinem Wort, der lässet sich dann auch von mir führen, der erkennt mich an und bemüht sich, das zu tun, was ich verlange. Er bemüht sich, in der Liebe zu leben. Seine Aufwärtsentwicklung geht ihren Gang, und das Ziel ist ihm sicher. Er wird wieder, was er war, ein kraftvolles Wesen, das durch die Liebe sich mit mir vereinigt hat und nun selbst unbeschränkt wirken kann und unvorstellbar selig ist. Amen.